Schlag das Haus auf. Die Wohnung. Darin Prothesen dir laut Massenwahn deine mehr bis minder alltäglichen Tätigkeiten zu erleichtern, sowie semi-stationäre Aufbewahrungsbehälter für künstliche, abgelegte Häute und allerlei Zeug, dessen scheinbare Notwendigkeit deiner blanken Unfähigkeit entspringt, dich den Umständen und dir begegnenden Ereignissen ohne ein pathologisches Horten von Vorsichtsmaßnahmen und Gegengiften zu unterwerfen. Du also verstellst dir den Raum mit pervers geknechtetem Material, wieder seine Natur mit viel Aufwand zum vermeintlichen Stillstand gezwungen. Seinen Wandel verdrängt, Abnutzungserscheinungen verfluchend. Aber wieso nur, wo dir doch klar sein müsste bzw. sollte, dass seine Erosion dadurch zwangsläufig beschleunigt wird? Nutzt du es denn dann, um rücksichtslos darauf zu liegen, sitzen, speisen, scheißen, kopulieren? Willst du in deiner Zeitkapsel vor dich hin vegetieren, dich in deiner nahezu Grabkammer dem quirligen Leben entziehen und dir die Luft zum Atmen von letztlich Primärindustrieware rauben lassen, die das, was du zu Hause nennst, mit seiner widerlich sperrigen Anwesenheit verseucht?